Ich bin Rebecca Maschke von IQPC und ich spreche heute mit Herrn Harald Henn zum Thema Customer Relationship Management bei Energieversorgungsunternehmen. Guten Morgen, Herr Henn. Guten Morgen, Frau Maschke. Was sind die Ursachen dafür, dass noch immer mehr als 50% aller EVUs bei der Einführung eines CRM-Systems zurückhaltend sind? Na, ich denke, es gibt mehrere Ursachen. Also die großen Energieversorger haben solche Systeme und haben auch das Know-how, mit diesen Systemen draußen wirkungsvoll zu arbeiten. Die 50% entfallen ganz häufig auf kleinere, mittlere Stadtwerke, die aus zwei Gründen hier zurückhaltend sind. Der erste Grund liegt darin, dass diese CRM-Systeme natürlich in der Anschaffung in der Vergangenheit relativ teuer gewesen sind. Und der zweite Grund liegt darin, dass ich natürlich auch intern entsprechendes Know-how brauche, um mit diesem System zu arbeiten. Und dieses Know-how, speziell zu Kundenbindung, Kundengewinnungskonzepten, Kampagnen, das ist bei diesen kleineren, mittleren Stadtwerken in aller Regel nicht besonders hoch ausgeprägt.